herzlich willkommen zum Uncast Episode 245. Google schließt den Ponyhof, heißt die Folge diesmal. Und deswegen, weil als Thema Apps müssen freigeschaltet werden. Unglaublich. Ja, das wird das Hauptthema sein. Natürlich auch noch ein paar News. Erstaunlich wenig für eine Woche der Cebit. Ja. Aber naja, komme ich gleich nochmal dazu. Und auch wieder Community und natürlich die App der Woche. Ha, ganz interessantes Thema. Ja. Es war abzusehen. Ja, Google hat schon in vielen Bereichen die Zügel etwas angezogen und nun ist der Play Store an der Reihe. Das spaltet die Gemüter. Interessanterweise ist eine Tendenz zu erkennen, dass die meisten sogar damit einverstanden sind und das sogar befürworten. Ja. Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar einmal ist es natürlich könnte das die Qualität der Apps, die angeboten werden im Play Store, natürlich etwas steigern. Ja. Das heißt aber auch, dass eventuell Entwickler Probleme bekommen, um Programme frei zu schalten lassen. Ja, das ist ein wirkliches Problem. Bisher war es ja so, jeder Entwickler konnte einfach so seine Apps anbieten im Play Store. Die wurden dann automatisiert gescannt auf zum Beispiel Chartsoftware. Ja, und falls dieses Scanning dann okay war, also keine bekannte Schadsoftware oder Malware oder ähnliches enthielt, dann war die App sofort verfügbar im Play Store und die Leute konnten das herunterladen. Ja. Also es gab keinerlei Kontrolle in dem Sinne, ja, außer eben diesen automatischen Virencheck. Wenn dann irgendwas nicht mit der App gestimmt hatte, dann haben das unter Umständen Leute eben markiert als wie auch immer, ja, also als App reported. Man konnte das also Flex setzen, ja, und damit dann eben Google mitteilen, hier mal schauen, hier könnte was nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann hat Google unter Umständen, wenn erforderlich, eben reagiert und diese App gesperrt. Ja. Und die Entwickler hatten eben große Schwierigkeiten, wenn mal so eine App gesperrt war, diese dann wieder hereinzubringen in den Store. Sogar ganze Entwickler konnten gesperrt werden, also der Account. Und auch da war es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Jetzt könnte man meinen, ja, das ist ja gut so, weil die hatten ja Dreck am Stecken, ja, und deswegen ist es gut so, dass es so schwierig war. Aber natürlich kann man das nicht verallgemeinern, denn manchmal passieren eben Entwickler auch Fehler, die unter Umständen halt auch schwierige oder schwerwiegende Folgen haben können. Ja. Bekannte Beispiele waren auch schon mal, ich glaube sogar mal die App von Android Central wurde mal blockiert. Das Problem war, dass man da große Fürsprecher gebraucht hat, damit Google da tatsächlich nochmal reingeschaut hat und eventuell die Entscheidung dann in der neuen Version überdacht hatte. Jetzt ist das geändert worden in dahingehend, dass es jetzt also ein geregeltes Verfahren gibt. Die App wird geprüft und wenn die abgelehnt wird, dann kann der Entwickler eben einen Update machen, die App neu gestalten und dann eben nochmal einsenden und dann wird das eben freigeschaltet. Das sehen viele Entwickler dann eher auch positiv gegenüber dem alten System, ja. Aber eben nicht alle, weil es da natürlich einiges an ja, sagen wir mal, an Vorbereitung braucht, ja, und auch die Unsicherheit dann vorhanden ist, können wir die App so überhaupt veröffentlichen, schaltet die Google frei und so weiter und so weiter. Ich habe auch keine Bedenken, dass es am Anfang, also die allermeisten Apps ohne Probleme freigeschaltet werden und das wird auch schnell gehen und ganz, ganz klar, weil natürlich viele auch auf diesen Freischalterablauf jetzt schauen werden. Da habe ich also keine Bedenken, dass es jetzt erstmal klappt. Ja. Dennoch muss ich sagen, wird das wohl dann irgendwann auch dazu führen, dass die Qualitätskriterien immer stärker durchgesetzt werden und dann eben auch die Frage ist, wohin das Ganze eben führt. Ja. Bei den Nutzern gibt es hier auch eine, ja, also sagen wir mal zwei Lager, ja. Ich habe das Gefühl, als ob das Lager momentan größer ist von den Benutzern, die sagen, ja, das ist ja gut so. Vermutlich auch aus dem Frust heraus, weil man immer wieder Apps herunterlädt und wird dann von denen enttäuscht. Und ich sag dazu aber auch, dass es auch mit diesem Review-Prozess, also mit dieser Vorauswahl von Google, nicht anders sein wird. Ja. Weil jeder hat ja qualitativ andere Ansprüche und jeder hat auch andere Vorstellungen, wie eine App eben so auszusehen hat und was die machen muss und so weiter. Für mich ist zum Beispiel In-App-Käufe ein rotes Tuch, da meiner Meinung nach sind sehr viele Apps auf dem Markt, auf dem Play Store, da ist die Grenze zum Betrug eigentlich nicht mehr weit. Ja. Auch andere Apps, wo ich sagen muss, okay, die gibt's nicht als Demo-Version, die gibt's nicht in einer freien Version, da muss ich kaufen. Klar, man hat das Zeitfenster, das ja übrigens wieder erweitert wurde, ja, von Google, also nicht mehr nur 15 Minuten, aber dennoch ist es natürlich ein bisschen ärgerlich und deswegen sag ich mal, muss es nicht unbedingt jetzt heißen, mit dem Review-Prozess, dass das Ganze besser wird, weil die Apps nach wie vor In-App-Verkäufe haben werden. Also für mich selbst wird das nicht viel Qualitätsvorteil bringen. Und wer denkt, dass dann sowas kommt, zumindest am Anfang, ja, die App sieht grauselig aus, stürzt öfters mal ab, ja, die wird dann nicht freigeschaltet, ja, da wird sich noch umgucken. Ich glaube eher, dass Google da jetzt vor allem am Anfang erstmal danach geht, ob die App eben schädlich ist, ja, ob die einigermaßen sicher ist und ob die eben die Inhalte, die da drin sind, mit den Guidelines übereinstimmt, die Google für den Play Store hat. Das heißt, wenn da drin steht eben zum Beispiel keine gewaltverherrlichen Sachen, ich weiß jetzt nicht, nur als Beispiel, das steht so glaube ich nicht drin, ja, keine gewaltverherrlichen Sachen oder keine Pornografie, dann darf das eben auch nicht da drin enthalten sein. Fertig. Ja, also das danach wird geguckt. Ich glaube, das wird hauptsächlich erstmal eine Content-Kontrolle sein, ja, und eben keine Qualitätskontrolle in dem Sinne, wie die App sieht so schlimm aus, die können wir unseren Benutzer nicht zumuten, denn das wäre ja ein gewaltiger Eingriff und es wird sicherlich am Anfang erstmal nicht gemacht werden. Die bange Frage ist das, wird das dann auch auf längere Sicht so bleiben oder wird dann Google zu Apple 2.0, ja, wo dann schon die falsche Größe eines Icons dann dazu führt, dass die App nicht freigeschaltet wird. Ja? Wer jetzt denkt, das ist übertrieben, nein, das hat Apple schon gemacht, ja, weil das Icon, ich glaube, ein Pixelreihe zu groß war, wurde die App nicht freigeschaltet, ja. Und deswegen, da muss man dann aufpassen, ja, wo geht es da hin? Und wenn eben Google dann auch noch vorschreibt, wie eine App im Detail auszusehen hat, dann sind wir eben nicht mehr weit davon entfernt. Ja. Deswegen wird das, hoffe ich jedenfalls, im Moment so nicht kommen. Wird es also die Qualität der Apps erhöhen? Nicht unbedingt. Es wird maximal die Sicherheit erhöhen, ja, so dass man eben, sag ich mal, etwas sicherer sein kann. Das sieht man ja aber auch im Apple-Bereich, dass man nicht 100% sicher sein kann, dass eben keine schädliche Software über den Play Store verbreitet werden kann. Aber das ist natürlich keine hundertprozentige Kontrolle. Das ist ja sogar schon bei Apple passiert. Ja? Und deswegen bin ich eben noch zweigeteilt. Ja, schön wäre es ja, wenn man das insgesamt sehen würde und sagt, ja, ein App Store, ein Play Store, wo eben hier gnadenlos geguckt wird, dass auch eine gewisse Qualität vorhanden sein wird. Ja, wo alle Apps super toll sind und alles funktioniert wunderbar, alles prima. Ja, natürlich, das würde ich mir auch wünschen. Nur das Problem ist, meine Vorstellungen von einer guten App sind vielleicht andere als von anderen Menschen. Ja, wenn ich sehe es ja auch immer wieder, dass der eine sagt, das Design ist furchtbar, ich sage, das Design ist gut, ein anderer sagt, das Design ist, naja, mittelmäßig. Also da gibt es immer wieder Diskrepanzen. Ja, und da ist dann halt wieder das genau das Problem, wo auch eben Apple hat. Google entscheidet dann quasi, was ist gut, was ist schlecht. Ja? Und das kann ja so, finde ich, nicht gehen. Das ist, fand ich eigentlich schon okay, soweit, dass man als Entwickler frei seine Programme im Play Store veröffentlichen kann. Nun ist das Problem bei Android natürlich nicht so groß wie jetzt im Apple-Bereich, weil es ist ja so, dass immer wieder, also dass immer wieder gesagt wird, dass man Apps auch sideloaden kann. Und das stimmt ja auch. Ja? Also wer zum Beispiel mit den Guidelines vom Play Store da nicht einverstanden ist, der kann zum Beispiel F-Droid installieren für freie Software, nur freie Software. Der kann auch den Amazon App Store installieren, der dann wieder andere Guidelines hat. Und so weiter und so weiter. Aber wenn wir mal realistisch sind, ist eben der Haupt, Punkt, wo die Leute ihre Apps holen, der Play Store bei Android. Ja, und deswegen ist es schon wichtig, was dort eben für Regeln gelten, selbst wenn man natürlich sagen kann, ja gut, ich brauche das nicht, ja, ich kann die auch sideloaden, weil es wird ja auch immer wieder davor gewarnt in verschiedenen auf verschiedenen Webseiten, in Zeitschriften und so weiter, ja, nichts aus Quellen installieren, denen die nicht vertrauenswürdig sind und sideload deaktivieren, damit keine Software nachinstalliert werden kann von den Apps, das sei ganz wichtig. Aber damit schließt man natürlich aus, dass man komfortabel eine App zum Beispiel aus dem Internet herunterladen kann und installieren kann. Was dann natürlich der Fall wäre, wenn die App abgelehnt würde von einem Entwickler und der Entwickler sagt, nein, das ist die App so, wie ich sie mir vorgestellt habe, so, wie ich sie will, ja, und die ist super okay, die funktioniert und hier habt ihr sie zum Downloaden, dann könnte man ja auf der Webseite hingehen und könnt die downloaden. Alles klar, wunderbar, das kann man tun, aber eben die Mehrheit der Menschen werden da noch nicht mal draufklicken, weil die eben zu arg geimpft sind und Angst haben, sich da was einzufangen, oder einfach keine Lust haben, hier kompliziert darum zu klicken, auf Webseiten zu gehen und Programme zu installieren, wie es früher auf dem Computer war. Das kann also durchaus sein, das muss man eben auch berücksichtigen. Tja, also ich denke, die Frage, wird Google ein Apple V2.0, stellt sich erstmal, wie gesagt, erst gar nicht, weil das Google jetzt vor allem am Anfang so streng nicht machen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn ja, hätte das natürlich massive Auswirkungen und würde auch das Vertrauen zumindest von einem Teil der Nutzer eben erschüttern, die immer noch Android als ja, wenn auch nicht ganz freie, aber immerhin eine etwas offenere Alternative sehen. Ja, und auch manche Entwickler würden das sicherlich auch nicht ganz so toll finden, wenn zu strenge Regeln jetzt gleich hier greifen würden. Aber ich denke, die Entwickler gerade haben da noch am wenigsten Bedenken wegen diesem ganzen Prozess, weil er ja auch ein paar Vorteile bringt, vor allem wenn dann eben so eine App mal tatsächlich Fehler beinhaltet, die zu einer Sperrung führen werden würden, dann hat man hier wesentlich bessere Möglichkeiten als Entwickler, seine App möglichst schnell wieder in den Store zu bekommen. Ja. Es gab noch eine weitere Neuerung in dieser Ankündigung, und zwar mit dem Bewertungssystem für Jugendschutzfreigaben. Da wird jetzt ein neues System benutzt, Weil der Hintergrund ist ja der, dass für eigentlich jedes Land fast eine eigene Institution gibt, die eben regelt, für wen welche oder für wen welche Software geeignet ist. Ja, zum Beispiel in den USA ist es meistens diese PGI-Bewertung, ja. Aber bei uns zum Beispiel die USK, ja, und deswegen ist da, ja, gab es immer wieder ein paar Probleme, sagen wir mal. Außerdem konnte man die die Einstufung so nicht richtig sehen, ja. Das soll sich jetzt ändern. Im Play Store selbst wird dann unten quasi unter dem Firmennamen und dem App-Namen gleich angezeigt, die Bewertung, für welche Altersgruppe die App geeignet ist und auch von wem diese Bewertung gegeben ist, also eben von PGI oder von USK, ja, und so weiter und so weiter. Und deswegen, und deswegen ist das sehr, sehr wichtig für die Verbreitung von den Apps, meiner Meinung nach, dass hier Google jetzt ein einheitliches System hat, die das eben und das eben dann auch in den Stores übermittelt. Ja. Das wird möglich durch eine, also durch einen Zusammenschluss, ja, von verschiedenen eben Rating, ich glaube Agenturen darf man da nicht sagen, ja, von diesen Ratingstellen also, ja, und da ist man sich also schon einig. Und deswegen ist es auch rechtlich, denke ich mal, recht sicher, was ja auch wichtig ist, ja, weil zum Beispiel die USK wird sich jetzt da nicht unbedingt von der PGI ins Gehege pfuschen lassen, ganz klar, und die hätten auch keinen Bestand. Aber wenn eben diese Mitglieder da drin sind, dann ist es ja okay und das ist dann hier auch der Fall, ja, und damit sollte das eigentlich klappen. Also große Änderungen stehen da dem Play Store bevor, meiner Meinung nach. Die meisten Leute werden nichts davon merken, groß, ja. Insgesamt ist es natürlich ganz klar, war das abzusehen, dass es kommt. Und ich habe ja auch immer wieder gesagt, Google muss in manchen Bereichen durchaus etwas strenger agieren, beispielsweise auch bei den Bestrebungen, Android etwas konsistenter zu machen. Jeder hat das Recht, sein eigenes Android-System nach seinem Gutdünken auszuliefern, zu verändern. Ja, aber Google muss dafür sorgen, dass das Android-System auch ein Android-System bleibt und alles andere eben auch sich deutlich unterscheiden muss. Ja, und das wird ja dann eben durch diese Google Apps gewährleistet und die sind an Lizenzen und Vorgaben eben gebunden. Die hat Google ja in der Vergangenheit recht lasch gehandhabt und jetzt haben die ja schon seit einiger Zeit also klar gemacht den Firmen, wer die Google Apps möchte, muss sich eben jetzt streng an diese Guidelines halten, ja, und auch dafür sorgen, dass Android wie Android aussieht. Ja. Um es mal grob zu formulieren. Und das sieht man ja jetzt auch schon, wie zum Beispiel Samsung deutlich vom Design her auf also Richtung Lollipop geschwenkt ist, die neuen Versionen. Das sieht man auch bei HTC, sieht man bei allen Firmen, die eben jetzt schon ihre Systeme anpassen, so dass sie zwar schon so was Eigenes haben, ja, TouchWiz, Sense und so weiter, aber dass es nicht mehr was komplett anderes ist für den Benutzer, der dann hier schockiert ist, wenn er von einem Samsung auf ein LG umsteigt, ja, oder von einem Sony auf ein Nexus, dass er dann denkt, um Himmels Willen, das ist doch Android, ja, was ist denn das hier, warum ist das komplett anders, da finde ich ja gar nichts mehr, es geht ja alles anders hier. Und deswegen, ich finde das schon ein bisschen richtig. Und hier ist jetzt eben auch da ein Eingreifen gefragt. Ich kann es nicht hundertprozentig jetzt sagen, ja, so ist es richtig, denn eben es hat eben auch seine Nachteile. Ich denke, es wird schwierig für Google, hier den richtigen Weg zu finden von eine Art Qualitätskontrolle, ja, zwischen, also eine Art Qualitätskontrolle und eben einem restriktiven Umgang mit den Apps, wie es Apple eben macht. Das muss ein Zwischending sein, auf jeden Fall. Und wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich bin mal gespannt, aber es braucht eigentlich niemand überrascht zu sein, denke ich. Es war schon abzusehen. Ja, und dann komme ich mal langsam zu den News. Nintendo will jetzt für Android veröffentlichen. Ja. Nicht nur für Android, aber Nintendo will jetzt in den Mobilphone-Bereich rein stemmen, wenn es nicht schon so spät ist. Sag ich klipp und klar. Nintendo hat sehr, sehr lange gewartet und hat eben seine Firmenpolitik durchgesetzt. Hardware und Software von Nintendo. Was anderes geht nicht. Es war abzusehen, dass das an einem Punkt eben nicht mehr machbar ist. Ich weiß, viele Nintendo-Fans, ich mag auch Nintendo sehr gern, also es ist einfach ein Traditionsunternehmen, ja. Aber es war abzusehen, ab einem gewissen Punkt, wo man gesehen hat, okay, die Jugend läuft weg, ja, dass Nintendo für andere Plattformen entwickeln muss. Ja. Und das macht eben jetzt offenbar Nintendo. Vieles soll im eigenen Haus auch gemacht werden. Ja, nur einige sollen dann eben andere Firmen, also bei anderen Firmen beauftragt werden. Angesprochen werden auf jeden Fall die Geräte, Smartphones, Tablets, auch PCs. Ja. Und eben gleichzeitig setzt man immer noch auf diese Hardware, die 3DS und Wii U. Aber wenn Nintendo diesen Weg geht, dann ist es auch abzusehen, dass die Hardware von Nintendo immer weiter uninteressant werden wird. Das muss einem klar sein. Es ist so ein Für und Wider. Ja, also ich find's toll, dass es Nintendo-Spiele dann auch für andere Plattformen gibt, denn das ist oftmals das Einzige, was eben die Jugendlichen auch andere als Plattform überhaupt haben. Keinen 3DS mehr, keine Wii U mehr, ja, sondern die haben eben ihre Sachen da auf Android oder auf iOS oder ja gut, Windows Phone, ja, auch und was weiß ich noch alles. Also diese mobilen Smartphone und Tablet-Plattformen. Und es ist aber auch dann gleichzeitig eben diese Sache, dass es keine Notwendigkeit mehr gibt, für Nintendo Hardware zu kaufen. Also ein Spiel mit dem Feuer im Prinzip. Das könnte dazu führen, dass die Hardware von Nintendo immer weiter irrelevant wird und sich dann auch nicht mehr rentiert. Und dann nur noch die Software bleibt, so wie zum Beispiel bei Sega. Ja. Ich meine, Sega hat ja damals sein Geschäft gerettet, indem sie selbst aufgegeben haben bei der Hardware und nur noch auf die Software gesetzt haben. Ja, und das hat funktioniert. Aber das will doch wohl Nintendo auch nicht machen. Ja, das haben die auch klar gemacht. Nur langfristig wird es ganz, ganz interessant sein, ob sich dann eben für ein Unternehmen wie Nintendo noch rentiert, dann weiter neue Hardware zu machen. Oder vielleicht machen sie auch kompatible Hardware. Das spricht, sie bringen ein eigenes Android-Gerät raus, eine eigene Android-Spielekonsole und so weiter und so weiter und steigen damit quasi in den Smartphone beziehungsweise Tablet-Markt ein. Ja, das wäre vielleicht noch denkbar, nur das wird natürlich dauern, lange dauern. Ja, ich glaube eigentlich auch zu orakeln zu können, dass der Nachfolger der Wii U schon längst geplant ist. Ja, und schon längst in den Schubladen liegt und vielleicht sogar schon ein oder andere Prototypen, ja, existieren. Wer weiß, bei Nintendo, weil sowas, das so eine Konsole, die plant man jetzt von heute auf morgen. Ja, das braucht lange Zeit, das braucht lange Vorarbeit. Von daher ist es nicht wahrscheinlich, dass die nächste Konsole bereits auf Android basiert. Es sei denn, ja, trotz allen Beteuerungen, die Nintendo immer wieder gemacht hat, dass die das schon längst geplant haben, ja, und das rechtzeitig gesehen haben, aber eben so lange gebraucht haben, bis sie das letztendlich umsetzen können oder wollen, ja. Und wer weiß, es wird jedenfalls spannend sein für Nintendo-Fans und für die Leute, die jetzt eben kein Nintendo-Gerät haben, denn die Spiele und der Spaßfaktor von Nintendo, ich finde, die sind über alle Zweifel haben. Ja, und was gab's noch? Android Auto ist da, aber noch nicht in Europa. Das war ja abzusehen, ja, ganz klar. Aber immerhin ist jetzt Android Auto mal gestartet. Offiziell gibt's das. Die kostenlose Android-App ist im Google Play Store jetzt tatsächlich erhältlich. Unfassbar. Und wenn ihr jetzt in den Store geht und das sucht, ja, Android Auto eingibt, ja, keine dieser Apps, die angezeigt wird, Stand 23.3., ja, ist das Android Auto, um das hier geht, ja, auch wenn tatsächlich jemand mal wieder eine App geschrieben hat, das sich so ähnlich nennt, ja, hat damit nichts zu tun. Ja. Und auch selbst wenn man die Software installieren kann, wenn man sich zum Beispiel jetzt schnell hier einen US-Account zulegt und das mit Tricks und VPN dann dazu übergeht, eben jetzt hier diese App zu installieren. Es ist natürlich, es fehlt natürlich noch die Verbindung, ja? Also man braucht auch das Gegenstück quasi im Auto. Da gibt es nämlich die Verbindung, die wird sogar per Kabel hergestellt momentan, die Verbindung vom Auto zu dem Handy, ganz genau. Ja, von nichts kommt nichts, ja. Zauberei geht nicht mit dem Handy, klar. Man muss ja irgendwo auch die Daten abgegriffen werden können. Das dämpft auch dann die Euphorie ganz gewaltig, ja, denn es ist noch nicht groß abzusehen, wie sich das entwickelt. Ja, Daimler-Benz hat gesagt, die bauen das ein, aber wann und wie und in welche Klassen und das wurde noch nicht genau erörtert, ja. Und ja, andere Firmen. Es gibt viele, die haben schon im Vorfeld abgesagt, dem Android Auto, wie zum Beispiel der weltgrößte Hersteller von Automobilen Toyota. Ja. Und da sieht man auch, wo es hingeht. Ja. Und VW hat jetzt wieder mal ja, einen Bock abgeschossen, als sie es gesagt haben, die finden das schon gut, ja, sowas, aber sie wollen nicht, dass US-Firmen an Daten ihrer Kunden herankommen. Ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das zu bedeuten? Also offenbar wird es wohl dann so aussehen, dass Hersteller wie Pioneer eben Geräte anbieten, Infotainment-Systeme, die man sich dann in verschiedene Autos einbauen kann, wie zum Beispiel der VW Touran oder Skoda Superb, und dort dann eben dieses Android Auto benutzen kann. Aber ob dann die Hersteller das direkt von Werk ab einbauen und wie schwierig es dann ist, tatsächlich hier eine Nach- oder Umrüstung von Pioneer durch zu bringen, das ist wieder eine andere Frage. Ja, manche Systeme sind da, gerade wenn ich auf Toyota schaue, sind da so stark integriert in das System, da ist es kaum möglich, hier was anderes einfach reinzusetzen, ja, weil da auch Kontrollinstrumente und so weiter vom Auto dort mit auf das LCD gelegt werden. Also es ist schon wirklich ein großes Fragezeichen und wie gesagt, das dämpft die Euphorie doch gewaltig, ja. Was da noch auf uns zukommt. Zusätzlich ist noch so, dass zum Beispiel Google Maps und Play Music gar nicht funktioniert momentan, ja. Mit Android Auto, was natürlich ein absoluter Fauxpas ist. Warum? Also Android Auto ohne Google Maps. Das ist absolut sinnlos, meiner Meinung nach. Ja. Da frage ich mich auch gleich, ist das wieder ein Entgegenkommen, ja, dass die eben ihre eigenen teuren Navigationssysteme weiterhin verkaufen können. Ja. Aber warum Play Music zum Beispiel nicht funktioniert, das frage ich mich also wirklich. Von daher kann es auch sein, dass es einfach nur beides einfach nur noch nicht geklappt hat, das zu integrieren bis jetzt, weil muss ja offenbar jetzt gerade ziemlich schnell gehen mit diesem Android Auto, weil da wird ja noch einiges von der Konkurrenz erwartet und da will man natürlich viele gleich mal auf seine Seite ziehen. Ja, naja. Ja, HTC macht in die Ankündigung vom M9, ja, keine große Überraschung überhaupt, die C-Bit, also überhaupt keine Überraschung mehr. Ja. Hab vorhin schon in der Rios Wochensicht darüber gesprochen, also langweilig. Aber immerhin hat HTC neben der erwartenden Ankündigung eben des M9s auch einen Service angeboten, die sich komischerweise, also den Namen muss man sich erst noch gewöhnen, eine Schutz anbietet. Ein Schutz, ja genau, dieses, so richtig in dieser Betonung. Und wir alle wissen, was das heißt, ja. Handy hingefallen, kaputt. Ja. Und damit ist natürlich dann, wenn man keine spezielle Versicherung abgeschlossen hat, hat sich die Garantie damit erledigt. Ja, auch wenn ihr das vielleicht nicht glaubt, wenn man das Handy hinfallen lässt und hat keine Zusatzversicherung, keine teure abgeschlossen, dann war's das. Wird nicht repariert auf Garantie. HTC macht's allerdings dennoch. Offenbar haben die einen guten Versicherer gefunden, die alle ihre Geräte, ohne dass der Kunde etwas dafür tun muss, versichert. Und zwar bekommt man das Gerät ersetzt. Einmal kriegt man das Gerät ersetzt im ersten Jahr, falls einem das Teil hinfällt und kaputt geht, egal wie, Glasschaden, ja, wird alles ersetzt. Ist doch nicht schlecht. Zusätzlich, auch bei einem Providerwechsel kriegt man hier dann eine Vergünstigung, ja, und eventuell ein Austausch, das kommt drauf an, ja, oder eine Gutschrift für den Providerwechsel. Das ist ganz neu. Ja. Aber das zählt alles nur für die USA. Moment. Ja. Bei uns muss da natürlich gerade was den Providerwechsel anbetrifft noch viel, viel Vertragsarbeit geleistet werden. Wenn sich ein Versicherer findet, der das für HTC macht, mit diesem Glasbruch oder Fallschaden, das sehe ich da jetzt eigentlich kein großes Problem. Zählt übrigens auch Wasserschaden. Ja. Da sehe ich jetzt kein großes Thema. Providerwechsel wird eine Schwierigkeit werden. Ja, ist, finde ich, ein super Service, der, wenn er richtig vermarktet wird, vielleicht auch einige Leute dazu bringt, jetzt ausgerechnet das HTC zu nehmen, weil manche da doch Schwierigkeiten haben, wenn ich das sehe, wie viel Leute mit den Spinnweben Displays herumlaufen, dann scheint es doch schon ein großes Problem zu sein. Ja? Und gerade die großen Firmen sind dann eben meistens doch recht unkulant, was man natürlich bei Fallschaden auch verstehen kann, klar. Aber dennoch, da immer beworben wird, ja, mit Gorilla Glas und bla, und das immer so dargestellt wird, als ob das das robusteste Ding überhaupt wäre, dann fällt es einmal hin und dann ist das Display gesplittert. Das holt einen da schon mal zurück in die Realität. Ja. Naja. Gut, aber HTC meiner Meinung nach hier auf dem richtigen Weg, besserer Service, hoffentlich auch in Europa. Ja, hoffentlich wird es auch bei uns dann interessant werden. Ja, und nicht nur wieder in den USA, die ja sowieso in den USA bekannt sind für besseren Service, in der Tat, kulanteren Service auch. Ja. Außer wenn es Apple ist, dann natürlich nicht. Dann gibt es keine Kulanz. Da ist der Nutzer schuld, immer. Ja? ja, die Frage, die sich viele stellen werden, oder stellen, was ist die bessere Foto-App auf dem Handy, die Gallery oder dieses Fotos. Google Plus Fotos heißt jetzt noch, früher, später wird es nur noch Fotos heißen. Ich glaube, das Icon heißt auch nur noch Fotos. Bei vielen Handys sind eben zwei Galerien installiert, Foto-Apps auf dem Handy. Einmal eben das Gallery und dann eben dieses Fotos. Und Android Central hat sich da mal mit beschäftigt und das für und wieder beleuchtet. Auch interessant, endlich hat auch mal jemand beleuchtet, das was ich auch schon mal gesagt habe. Vorsicht bei dem Google Fotos, ja, wenn ihr da einfach Fotos hochlädt und ihr startet dann die App und löscht dann ein Foto und denkt, das ist nur auf eurem Device gelöscht, dann ist das falsch. Auch wenn die Warnung kommt, man übersieht es gern, dann wird es überall gelöscht. Und das Schlimme dabei ist, es ist weg dann. Ja, ist, gut, ich meine, man kann es aus dem Trash, glaube ich, nochmal recovern. Ja, also nicht ganz extrem, aber es ist schon ziemlich ärgerlich. Und das muss einem bewusst sein. Man muss zuerst, wenn man Bilder nur auf dem Gerät löschen möchte, ja, was ja eigentlich auch normal ist, die Bilder, die man abgeloadet hat, ja, die will man ja auch vom Gerät wieder löschen. Ja. Ich meine, klar. Oder seid ihr etwa auch diejenigen, gehört auch zu denjenigen, die hier die gesamte Fotosammlung auf dem Handy horten? Leute. Also so mache ich es jedenfalls. Upload, Datei löschen. So, und was ist schon passiert? Upload, Datei gelöscht und Upload auch gelöscht. Bäm. Ja. Und wer hier meinen Microblog als mal verfolgt, der sieht es auch manchmal live, ja, oder hat es schon mal live gesehen, ja, Bild hochgeladen, auf einmal war das Bild wieder weg und ein schönes Fragezeichen kam dort, wo das Bild sein sollte, ne? Da ist mir nämlich genau das passiert. Also, ja, zuerst auf umschalten auf die Ansicht, dass nur die Fotos im Gerät angezeigt werden und dort könnt ihr es dann auswählen und löschen, dann wird es auch nur auf dem Gerät gelöscht und bleibt auf der Fotoplattform im Internet dann auch weiter erhalten. Ja. Also hier gibt es ein paar Ecken und Kanten natürlich, klar, bei beiden. Gallery ist veraltet, das sieht man auf jeden Fall auch der App an. Aber gerade beim Sharing von den Fotos kann das manchmal ganz nützlich sein, mit der Gallery-App zu arbeiten. Und wie gesagt, das Löschen ist auch etwas komfortabler. Aber die Vorteile von Fotos sind natürlich schon immens, ja, was Bearbeitung und so weiter betrifft und natürlich auch die Auto-Backup-Funktion, die übrigens ja automatisch bei jedem Android-Gerät vorhanden ist. Ja. Müsst nur aktivieren. Habt ihr einen Riesenvorteil. Jo, also hier könnt ihr das mal nachlesen. Die haben das aus allen Winkeln beleuchtet, Pro, Contra, Gallery oder Fotos Plus. Ja, endlich auch Hangouts-Nachrichten mit Spracherkennung. Wie lange hat das gedauert? Warum hat es so lange gedauert? Ich habe keine Ahnung, ja, ob man das nicht gedacht hat, dass die Leute das gern möchten oder was da der Hintergrund ist. Ja, Send Message to irgendwas und schon geht es los. Ja. Vielleicht habt ihr jetzt ja gerade irgendwie das Ding auf Lautsprecher, euer Gerät hört zu, ja, und dann haltet mal das Gerät hier in die Nähe vom Lautsprecher, ja, und dann, okay, Google, send Hangouts Message to Rio Cook. Hallo? Das werdet ihr wahrscheinlich dann erstmal gefragt, ja, was ihr es senden wollt. Das Hallo wird wahrscheinlich gelöscht, ja. Weil es gibt nämlich noch einen weiteren Ablauf, also man kann dort dann eben die Message starten sozusagen, wird dann aber nochmal gefragt, was man denn jetzt schicken möchte, finde ich auch ganz vernünftig. Und dann könnt ihr eben da was aufsprechen, ja, und dann eben abschicken. Klar, eine gewisse Kontrolle muss da natürlich sein, ist ja ganz gut so. Vor allem, wenn der Name falsch verstanden wird. Na, nicht, dass dann noch jemand die falsche Nachricht bekommt und das hätte dann vielleicht Konsequenzen, ja. Na gut. Jo, also, das ist jetzt möglich. Finde ich ganz gut. Amazon will scheinbar eine App Flatrate anbieten. Vielleicht sogar über Amazon Prime. Das wird sich zeigen. Die Gerüchteküche brodelt heftigst. Es scheint wohl festzustehen, dass hier so eine Art App Flatrate kommen wird. Das nennt sich wohl Amazon Unlocked. Ja, zumindest in den USA. Mal wieder, klar, logisch. Ja. Das könnte natürlich schon ein sehr, sehr interessantes Ding sein. Vor allem, wenn es, das steht aber noch gar nicht fest, ja, vor allem, wenn es als Teil von Amazon Prime gemacht werden würde, dann wäre das natürlich ein weiterer sehr starkes Aufwertungsding für Amazon Prime, für so eine Amazon Prime-Mitgliedschaft. Und ich denke, dass das auch Anklang finden würde. Ja, so eine App Flatrate. Wir sprechen natürlich hier von Apps, die kostenpflichtig sind, die man dann eben kostenlos sozusagen bekommt, ja, von Amazon. Und nicht eben diese Free-Apps, die sind ja eh frei, ja. Also das ist, kann man vergessen, ne? Nein, es geht schon um die, die normalerweise Geld kosten, ja. Finde ich, wie gesagt, super. Ich hoffe nur nicht, dass es so ein eigenständiger Service wird, wie beispielsweise mit dieser Amazon-Leihbücherei. Das finde ich immer noch sehr, sehr schade, dass das nicht Teil von Amazon Prime ist. Dann würde ich das vielleicht sogar auch mal nutzen, ja. Aber natürlich 10 € im Monat extra zu zahlen für die Kindle-Leihbücherei, ja, die jetzt ja auch auf Android-Geräten funktioniert, das ist mir einfach zu viel, weil ich das niemals ausreizen könnte. Ja, also ich schaffe normalerweise nicht nur ein einziges Buch im Monat, vielleicht in 2 Monaten ein Buch, ja, wenn es hochkommt und ich gerade ein bisschen Zeit habe. Und dann sind die Preise natürlich viel zu hoch. Da wird es günstig sein, wenn ich mir das Buch als Paperback überhaupt erstmal, also direkt kauf. Ja, wäre ich dann noch günstiger. deswegen bringt es jetzt für mich gar nichts. Nur für Vielleser wäre das interessant. Aber wenn es Teil von Amazon Prime wäre, na klar, dann könnte ich das ja auch nutzen. Dann hätte ich ja da keinen Nachteil, weil ich Prime ja eh habe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass Amazon Unlocked auch Teil von der Prime-Mitgliedschaft wird. Aber ich mache noch ein dickes Fragezeichen hinten dran, denn natürlich müssen die App-Anbieter ja auch bezahlt werden. Ja. Und mit 49 €, da macht Amazon sowieso schon kräftig Verlust mit dieser Film-Flatrate, ja, und dem Fotoservice. Ja gut, da vielleicht jetzt nicht unbedingt so viel. Und mit dem Versand von Amazon Prime Bestellungen, ja, den kostenlosen Versand. Da gab es vor kurzem, vor nicht allzu langer Zeit, also ein deutlicher Hinweis, dass Amazon hier kräftig drauf zahlt dafür. Kräftig, ja. Und deswegen kann ich mir jetzt irgendwo auch leider nicht wirklich vorstellen, dass es Teil von Amazon Prime wird, weil da müsste Amazon noch mehr drauflegen. Gut, ich meine, es könnte natürlich sein, dass sie das, um Amazon Prime weiter zu pushen, das vielleicht machen, aber ich weiß es wirklich nicht. Kann es nicht sagen. Wir werden sehen. Wir werden wohl bald mehr darüber hören. So, was gibt's noch hier? Und zwar Tag Heuer und Androidware wollen ja hier gemeinsame Sachen machen, beziehungsweise Google und Tag Heuer. Ja, was wird das denn? Das ist die gute Frage. Eine teure Luxusuhr mit Android Wear. Vermutlich, Tag Heuer ist bekannt für seine Luxusuhren. Ja. Was daraus wird, ich weiß nicht, aber vielleicht will man da einen Gegenpol bieten zu den Luxusuhren eben, in Anführungszeichen, ja, von Apple, die ja zu horrenden Preisen zu bekommen ist. Warum nicht? Dann gibt es eben für die Snobs, die Android benutzen wollen, eben auch die entsprechende Uhr. Und finde ich eigentlich okay. Also ich würde mir das im Lebkuchendach nicht kaufen, ja. Käme ich überhaupt nicht auf die Idee für sowas. Aber ja, es gibt ja auch Leute, die sich einen Rolex kaufen und dann eben stolz präsentieren. Das Ding zeigt einfach nur die Uhrzeit an. Also von mir aus okay, ja, wer das braucht, ja, ne. vielleicht Kompensationsprobleme. Nexus Player ist nun vorbestellbar in Großbritannien. Ja, ach, und wieder mal wird Europe Mainland hart bestraft. Ja, von Google weiß was ich warum. Ja. Auf jeden Fall, die Insel ist öfters mal im Vorteil, ja, weil die ja offenbar bessere Abkommen haben mit den USA. Nein, das ist aber nicht wert, dass TTIP kommt. Auf keinen Fall, um Himmels Willen, dann pfeife ich lieber auf Google-Produkte. Aber hier die Leute in Großbritannien haben jetzt das Glück, die können den Nexus Player vorbestellen für 79 Pfund, was etwa 119 Dollar entspricht, und das ist ja recht gut. Muss man sagen, hatte ich mit mehr gerechnet. Also man darf gespannt sein. Normalerweise heißt es aber auch, wenn es in Großbritannien veröffentlicht wird, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis es im übrigen Europa veröffentlicht wird. Wobei Deutschland muss gerade hier etwas ausgeklammert werden, weil da vielleicht die GEMA noch ein bisschen was mitzureden hat oder die Filmfirmen bei uns eben speziell hier nochmal Bedenken anmelden könnten. Weil man darf das nicht mit dem Chromecast jetzt direkt vergleichen, weil es hier ja auch, also quasi, weil da ist schon mehr an Funktionen drin, wo eben auch lizenzrechtliche Probleme, ja, eventuell hervorrufen könnte. Vielleicht auch das ein Grund, warum es so lange dauert. Also, ja. Wir werden sehen, auch hier, wann das dann kommt. Aber es ist zumindest mal ein gutes Zeichen, dass es schon mal in Großbritannien jetzt aufschlägt. Wie gesagt, vorbestellbar ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, dann noch eine gute Nachricht für Leute, die ein Samsung Galaxy S6 kaufen wollen. Ja, Bloatware kann beim Galaxy tatsächlich deinstalliert werden. Ja, das heißt, viele Apps, die vorinstalliert sind, können dann entfernt werden manuell. Und das ist schon mal gut. Wenn ich das richtig verstehe, ist das auch nicht nur einfach ein Deactivate, so das, was ja auch schon größtenteils möglich ist, also das Deaktivieren einer App, so dass nicht mehr angezeigt wird, sondern tatsächlich das Löschen lassen der App. Das würde ja auch bedeuten, dass die Apps gar nicht mehr direkt im ROM integriert sind, sondern dass die eben aufgespielt sind auf dem Gerät. Aber ich würde mal sagen, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, am Schluss entpuppt sich dieses Deinstallieren dann doch nur als Deaktivieren. Würde dann nur begrenzt helfen, weil klar, es wird dann zwar kein Platz mehr verbraucht als Icon, ja, macht das Ganze übersichtlicher, aber Platz im ROM wird immer noch verbraucht werden. Und gerade Samsung hat ja damit ein Problem gehabt, beim S5 war es, glaube ich, auch, dass dann von den 16 GB nur etwas mehr als 8 GB zur Verfügung gestanden haben für den Nutzer und der Rest eben hier drauf ginge. Ja, wobei das alles sehr, sehr komisch ist, auch die diese Verbindung da zwischen ROM und RAM da. Aber wie gesagt, wenn das ein Deinstallieren ist, dann wäre das eine tolle Sache, und das könnte auch damit zusammenhängen, dass Korea ja auch Samsung dazu verdonnert hat, gerichtlich dazu verdonnert hat, diese Bloatware zu entfernen. Ja. Möglicherweise ist das eben auch eine Reaktion darauf, so dass man es eben den Kunden freistellt, löscht man diese App oder nicht. Ja, und ja, da will ich erstmal gleich alles runterschmeißen da. Alles. So, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Robert hat hier ein Link geschickt zu dem neuen Humble Bundle. Ja, Humble Bundle PC and Android. Und da sind etliche interessante Spiele wieder drin. Robert erwähnt auch speziell das V. So heißt das Spiel, ja. Wahrscheinlich ist es nur eine Metapher für Down. Ja? Das sieht auch in der Tat sehr, sehr interessant aus. Wie gesagt, es geht immer die Android-Version und die PC-Version zusammen. Ja, die kriegt man also beide dafür. Und da sind dann wieder also etliche sehr, sehr interessante Sachen Dabei Titan Attacks, The Inner World, Tetrabot and Co., dieses, ja, eben schon erwähnte Spiel, Costume Quest ist ebenfalls drin und Ironclad Tactics, wenn man mehr als den Durchschnitt zahlt, der liegt momentan bei $5.10. Und es wird auch noch weitere Spiele geben und wie immer bei Humble Bundle gibt es auch Soundtracks dazu. In diesem Fall ist schon mal der Inner World Soundtrack dabei, Tetrobot und Costume Quest Soundtrack und auch der Ironclad Tactics Soundtrack ist dabei. Ganz genau. Also wie immer Humble Bundle, eine interessante Geschichte, die ihr euch mal angucken könnt. Wer es noch nicht weiß, man kann bei Humble Bundle so viel bieten, wie man will. Ja, es gibt allerdings, wenn man mehr als der Durchschnitt bietet, immer noch zusätzliche Apps mit dabei. Ja, also das ist schon mal eine große Sache. Kann man eigentlich nichts falsch machen damit, mit diesen Humble Bundles. Ne? Gut, ja, eben schon in den News erwähnt, Android Auto, da hat auch der Matt Spike nochmal geschrieben, Android Auto ist in Sicht, ja, und ja, in Sicht absolut, aber es wird noch lange dauern, denke ich, bis man das hier praktisch auch tatsächlich verwenden kann. Ja. Ich habe jetzt noch, Moment, hier ist auch noch eine Mail zu der letzten Folge Androidcast 244, ja, ob nun Samsung Pay, Apple Pay oder Google Pay, die Deutschen bezahlen am liebsten bar, andere Zahlarten haben es da schwer, sogar die Kreditkarte ist hier eine Seltenheit, denke mal, da wird sich auf Dauer auch nicht viel ändern. Absolut, ja, hier in Europa ist man sehr, sehr skeptisch gegenüber allem, was nicht Bargeld ist, aber das Problem ist, dass man mit dem Handy eben nicht mit Bargeld zahlen kann, deswegen bleibt den Leuten eigentlich nichts anderes übrig, zwischen verschiedenen Zahlarten zu wählen, ja, aber natürlich meinst du vermutlich eben das Bezahlen mit dem Handy, ja, an entsprechenden Stellen und das ist eben genau der Knackpunkt, wo ich sage, dass ob sich das durchsetzt, da muss schon einiges mehr geboten werden als einfach nur bezahlen, damit die Leute statt mit ihrem Bargeld mit dem Handy bezahlen. Ja, also das ist wirklich eine Schwierigkeit. Und ich kann es nur bestätigen mit dem Bargeld. Also ich kenne so viele Leute, die eben wirklich jeden Pfennig, den sie ausgeben, jeden Cent, den sie ausgeben, holen auf der Bank und die EC-Karte quasi nie benutzen, nur im absoluten Notfall. Und das ist schon, ja, das ist schon eine Sache. Da könnten vielleicht auch mal ein paar Ideen in die Richtung gehen, wie erschließt man Märkte, die voll und ganz auf Bargeld setzen. Ja, aber ich glaube nicht, dass Google oder Samsung oder ähnliches hier unseren Markt auch besonders auf dem Kieger hat. Im Gegenteil, ich glaube, da interessiert eigentlich nur die Länder, in denen bargeldloses Zahlen auch jetzt, sag ich mal, beliebt ist. Ja? Und die sollen dann eben konvertiert werden zu diesen Pay-Diensten. Ja, zu Smartwatches, das Handy, schreibt Matt Spike, das Handy hat die Armbanduhr verdrängt und nun soll das Smartphone sie wieder nötig machen, sehe das immer noch nicht als nötig und als nice, aber überflüssig, vor allem die Apple Watch, sorry, mindestens 400 Euro für etwas, das in spätestens 2 Jahren Technikschrott ist, wäre mir peinlich, mit so einem Ding am Armgelenk rumzulaufen, dann schon eher eine Apple oder Samsung Watch. Zum Galaxy S6 war für mich auch erst eine Enttäuschung, aber so langsam gefällt es mir, vor allem das Edge. Werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn es in den Märkten ankommt. Kaufen werde ich es für den aktuellen Preis auf jeden Fall nicht. Würde dann warten, bis der Preis auf ein Niveau kommt, wo es sich mir leisten kann. Bei den Samsung-Geräten ist es halt immer vom Vorteil, dass die zu den meistverkauften Geräten gehören und somit massig Zubehör und vor allem für mich wichtig eine große Auswahl an ROMs gibt. Ja. Zur Not würde ich mich auch mit den fehlenden SD-Slots und nicht wechselbaren Akku zufrieden geben. Mal sehen, was von der Konkurrenz so kommt. Genau. Also da kann ich auch nur beipflichten, ja, und ja, muss man ganz klar sagen, Ich bin auch vom Samsung S6 eigentlich dann auch positiv jetzt mal überrascht, ja, was so jetzt doch so langsam durchsickert, ja, aber ja, der Preis ist ein absolutes Thema, unmöglich, also das ist wirklich zu teuer, ja, zu teuer, ganz einfach. Tja, ich glaube, das andere war für die Wochensicht, das habe ich tatsächlich verschlampt. Ich würde es nächste Wochensicht, werde ich es auf jeden Fall mit reinnehmen, lieber Spike. Ja, das habe ich irgendwie heute verpeilt. Bin heute verpeilt. Gut, dann App der Woche zum Schluss, ja. Diesmal hat es wieder ein Spiel erwischt, das nennt sich The Hidden World. Ist gar nicht mehr so frisch, das Spiel. Gibt es also schon lange. Aber ich denke, es hat's verdient, App der Woche zu werden, weil es mal wieder so ein Puzzle-Game ist, ja, so ein Adventure-Puzzle-Game. Und die machen eigentlich doch recht Spaß, recht viel Spaß. Diese App von FireMable Games, die hat's fast nicht zur App der Woche geschafft, weil die Steuerung etwas blöd ist. Denn Finger weg vom Back-Button. Wenn ihr auf den drückt, beendet sich die App sofort, ohne weiter nachzufragen, ja, und geht nicht etwa ein Bildschirm zurück, wie der Back-Button auf dem Screen. Und wenn ihr rausgeht, dann wird die App sofort neu gestartet. Die läuft also nicht weiter im Hintergrund, sondern wenn ihr dann wieder schnell aufs Icon tippt, wird die App komplett neu gestartet. Und das ist echt nervig. Deswegen Finger weg vom Back-Button auf eurem Gerät, nur den Back-Button auf dem Display benutzen. Und auch nicht die unteren Reihen auf dem Display, sondern nur dieser grüne Button. Ja, das ist äußerst blöd gemacht, muss ich sagen. Ja, und fast hätte es deswegen hier nicht zur App der Woche geschafft, weil das gehört auch dazu bei einer guten App. Ja. Aber die Atmosphäre stimmt mal wieder bei diesem Adventure. Die Rätsel sind gut, am Anfang sehr, sehr einfach, dann wird es wieder etwas schwieriger, so wie es auch für ein gutes Adventure-Game gehört. Entsprechend positiv sind auch die Bewertungen im Play Store. 4,3 ist gar nicht mehr so schlecht. Die Größe mit 83 Megabyte ist erstaunlich gering, ja, für so ein Adventure-Game. Da trumpfen also oftmals andere Anbieter mit ein paar hundert Megabyte mehr auf. Man darf natürlich entsprechend dann auch keine Wunder jetzt von der Grafik erwarten, obwohl sie sehr, sehr, sehr schön ist, ja. Aber es setzt sicherlich keine neuen Standards, was das betrifft, ja. Die Soundtracks hingegen ist ausgezeichnet, ja. Die können da durchaus auch mit dem Besten mithalten, ja. Und da muss ich sagen, macht es halt insgesamt sehr, sehr viel Spaß mit diesen ganzen kleinen Teilen, die eben hier zusammengesetzt werden und der ja, zumindest mal interessanten Story. Ja. Und ich denke mal, das wird die meisten bis zum Ende begeistern, dieses Spiel, auch wenn dann eben, wie gesagt, die Puzzles dann doch ein bisschen knackiger werden. Ja. Ja, also, wieder mal was für die Kurzweile, ja. The Hidden World im Store gibt's für 73 Cent, Euro Cent, und damit denke ich durchaus mehr als gerechtfertigt für dieses Game. Damit sind wir am Ende von Antcast für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Unter Google Plus Uncast Community, da könnt ihr die ganzen Kritiken und so weiter loswerden. Jetzt hat es die ganze Sendung über keine Störung gegeben. Jetzt kurz vor Schluss, ja, klingelt immer das Telefon. Ah! Naja. Ja, also, wie gesagt, Kritik, Anregungen, Fragen, nur her damit, ja. Oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben: rio@thenetcast.com. ryno@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders da.